zwischen den Präsentationen hin und her zu schieben. Wir haben die Grundlage für den Predigt heute schon gehört. Und zwar war das die Lesung, die Thomas vorgelesen hat. Eine längere Geschichte und manchmal ist es ganz gut, wenn man manches schon mal gehört hat. Und dann geht es dann eigentlich nochmal darum, aus Lukas 7, 36 bis 50, diese Geschichte, die wir gehört haben. Teilweise werde ich nochmal das auch lesen und davor, aber nicht mehr alles. Jesus begegnen verändert, habe ich das mal genannt. Im Vorfeld, Thomas hat ja jetzt, glaube die Woche oder irgendwann noch geschrieben, auch das Thema Mission bewegt euch ja natürlich. Und wenn ich hier von hier vorne so sehe, sind ja da leere Plätze. Das wurde heute schon gesagt. Manche sind krank oder so, sind einfach nicht da. Aber ich wollte euch mal fragen, stellt euch vor, Gott sagt euch, ihr könnt 10 Leute bekommen für diese leeren Plätze hier. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, was sollen die Leute denn für Eigenschaften haben? Ihr wisst ja, in Deutschland gibt es so Casting-Shows, ja, Supermodel, Supertalent, Dschungelkönig und alles Mögliche. Und da werden bestimmte Leute gesucht. Jetzt überlegt mal, ihr kriegt jetzt von Gott 10 Leute, könnt euch aussuchen für die Gemeinde. Welche Eigenschaften sollen die haben? Sagt mal ein paar so Adjektive. Wie sollen die sein? Jung, ja, das ist immer gut. Ja, wir suchen auch junge Leute beim Weg. Ihr auch, okay. Weiter? Extrovertiert. Ha? Nach außen gehen, ne? Nicht so an sich. Weiter? Musikalisch. Spendabel, okay, das ist auch gut. Also könnt ihr mal so eine Checkliste weiter aufstellen. Da haben wir ja schon einige wichtige Eigenschaften, für die, dass Gott sagt. Nochmal bitte in aus der Wahrheit sollen die Leute sein, okay. Aufrichtig. Eins geht noch. Jesus von Herzen lieb haben, genau. Eine Checkliste der Gemeinde. Stellt euch vor, ihr schickt Gott einen Brief. Das sind unsere Punkte hier. Solche Leute sollen diese Plätze besetzen. Die wünschen wir uns in der Gemeinde. Vielleicht würde man da auch noch mehr so ernsthaft, bemüht, ja, Nachfolge hingegeben, korrekte Leute. Leute, die auch tun, was man ihnen sagt. Das wünscht sich die Gemeindeleitung sehr oft. So Gemeindeglieder, die dann auch tun, was man ihnen sagt und das macht. Und die in der Kleidung so einigermaßen reinpassen, die ungefähr auch die Worte kennen, die wir so sagen untereinander, nicht ganz aus dem Rahmen fallen vielleicht mit der Worte. Da wird es dann oft bei jungen Leuten schon sehr schwierig, die vielleicht noch andere Worte gebrauchen. Freundlich, der immer aufräumt nachher, der immer vorbereitet vorher. Mitarbeiter eben, die auf den Verlass ist und so. Der letzte Hinweis, kam da noch jemand, der Jesus lieb hat. Wäre da auch auf der Checkliste so jemand, der von Jesus total verändert und begeistert ist? Wäre so jemand auch drauf gewesen, der eventuell sogar die Formen sprengt, die bisher so hier sind, weil er ganz anders ist, weil er Jesus von Herzen liebt. In der Geschichte, die wir gehört haben, sage ich mal, da sind einzelne zwei Personen und so eine Gruppe. Und die waren alle mit Jesus in einem Raum. Ich weiß nicht, ob der so groß war wie die Gemeinde, vielleicht hat er Vorhang zugezogen, vielleicht so ein kleinerer Raum. Die waren alle mit Jesus zusammen, aber nur eine einzige Person hatte eine Begegnung mit Jesus. Nur eine Person hatte eine Begegnung mit Jesus. Obwohl nachher alle gesagt hätten, ja, ich war da mit Jesus in dem Raum. Und das ist der Punkt heute, über den wir uns Gedanken machen wollen. Das ist die Geschichte. Ich lese nochmal die Verse 36 bis 38 erstmal. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Eine Essenseinladung, Jesus kommt und nimmt am Tisch Platz. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit Öl. Das ist also die Aktion, die passiert. Und dann in dem Zwischenstück, das will ich jetzt nicht lesen, aber dann sehen wir, wie dieser Pharisäer, der ja als Gastgeber da fungiert hat, eingeladen hat, plötzlich anfängt zu denken. Was ist das jetzt? Das war nicht im Programm vorgesehen. Thomas hat mal vorhin so einen Programmablauf gesehen. Plötzlich passiert was, was nicht im Programm steht. Weiß nicht, wie ihr darauf reagiert. Musikteam flexibel, spielt einfach mal ein anderes Lied oder hält ein oder sonst irgend sowas. Und dann lesen wir von dieser Frau und der Mann denkt, wenn das, dieser Jesus wirklich ein Prophet wäre, der wüsste doch, was ist denn das für eine, die da jetzt kommt und was machten die, das geht ja gar nicht hier. Weiß nicht, welche Situation ihr euch in der Gemeinde jetzt vorstellen könnt. Eine Tür geht auf und irgendwas passiert, was nicht zum Gottesdienst der FEG Schneveringen passt. Was ihr nicht eingeplant hättet, was so noch nie da war. Wie reagiert ihr da drauf? Jesus sagt ihm dann diese Geschichte von dem einen, der einem viel erlassen hat, Thema so wie dem anderen. Wer wird mehr lieben? Haben wir gerade vorhin gelesen. 500 zu 50, könnte man sagen. Und dann spricht er mit Simon und sagt ihm seine Haltung, was Simon nicht gemacht hat und was diese Frau jetzt gemacht hat. Und dann heißt es am Ende, das lesen wir nochmal ab Vers 47, ich kann dir sagen, woher das kommt. Also dieses Unglaubliche, was diese Frau gemacht hat, was die Leute nicht begriffen haben. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Versetzen wir uns mal rein in diese Geschichte und überlegen, was das mit uns zu tun hat, was das mit Ostern und Passionszeit zu tun hat und auch was das mit Mission zu tun hat. Ein Thema, das euch ja bewegt und über das man noch lange sprechen könnte, aber nicht jetzt heute im Gottesdienst. Das ist gemalt worden. Maler haben immer so, Künstler so ihre Vorstellungen oder sowas. Ne? Einfach mal, dass man dabei. Ihr könnt ja überlegen, ich war mit am Tisch gesessen und habe das Ganze mitverfolgt. Wie ist das mir gegangen dabei, bei der ganzen Geschichte? Wir waren ja so ein bisschen gelegen, die Frau kommt von da hinten ran, war nicht so schön an unseren Wohnzimmertischen gesessen, wie wir das kennen. Jesus begegnen verändert. Und die Frage, die ich mir stelle und die ihr euch heute stellen könnt, ist, habe ich mit Jesus nur noch zu tun oder werde ich selber durch die Begegnung mit Jesus eigentlich noch verändert? Was löst das in mir aus? Vollzeitlicher Dienst, ob ich jetzt beim Weg bin, ob ich Pastor bin oder sonst irgendwas, das ist keine Garantie dafür, dass ich verändert werde von Jesus. Es kann genauso eine Kunde-Chef-Beziehung, Kunde-Verkäufer-Beziehung sein. Man geht hin und man hat mit Jesus zu tun. Und es ist noch gar nicht gesagt, dass ich eine Beziehung zu Jesus dadurch habe. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene und darum soll es heute gehen. Mitarbeit ist keine Garantie. Deine guten Gewohnheiten sind keine Garantie. Einige von euch, bin ich sicher, lesen jeden Tag die Losungen am Morgen. Habt ihr heute gelesen? Wer hat heute Losungen gelesen? Ein paar. Die meisten melden sich nicht, weil dann die nächste Frage wäre, was war da gestanden? Das frage ich aber nicht. Ich habe heute am Tisch, Frühstückstisch, einen kleinen Spaß gemacht. Habe gesagt, wenn du Jesus gehorsam sein willst, musst du dir Geldbeutel machen. Denn es steht dort, macht euch Geldbeutel. Könnt ihr nachlesen als kleine eine Losung. Es geht noch weiter, welche Geldbeutel es sein sollen und wo unser Schatz sein soll. Aber ich will damit sagen, wir haben oft so bestimmte Gewohnheiten, Neukirchner Kalender, Losungen, bestimmte Sachen, Tischgebet vielleicht auch noch. All diese Dinge sind nicht schlecht, aber die sind noch keine Garantie dafür, dass du von Jesus verändert wirst. Dass Jesus dir so begegnet, dass du verändert wirst. Die Geschichte soll uns deutlich machen, wenn du mit Jesus zu tun hast, aber die Veränderung nicht rauskommt, dann ist die Beziehung eigentlich mindestens sehr kalt oder schon abgestorben. Das zeigt uns diese Geschichte. Und deswegen, mir geht es auch heute nicht in erster Linie um gerettet, wer von denen war Simon gerettet, sondern um so eine Sehnsucht nach Jesus. Dass das bei mir und bei euch, dass das wieder kommt, diese Liebe zu Jesus, sich danach sehnen, dass ich verändert werde von ihm, dass ich vielleicht so werde wie diese Frau in einer Form. Das ist ganz interessant, vor 3 Wochen hat eine Frau nach dem Gottesdienst auch aus einer anderen Gemeinde, kennt ihr gar nicht, mir geschrieben und seither, auch heute Morgen hat sie schon wieder eine WhatsApp geschrieben und ich merke an ihr, die hat vor 2 Jahren das ganz neu entdeckt, nachdem sie jahrelang bekehrt Christ war, jetzt diese Liebe zu Jesus, ganz neu. Und sie beschreibt das so ein bisschen, bei ihr ist die Handbremse gelöst worden. Sie hat gemerkt, dieses Mühen im christlichen Leben voranzukommen, das hat sie gemacht, jahrelang. Aber jetzt hat sie eine Freiheit in Jesus, eine Liebe zu Jesus. Und das spürst du ihr richtig ab. ja, zum Beispiel zu ihrer Silberhochzeit haben sie so einen Clip, ihre Lebensgeschichte erzählt und allen geschickt in ihrer Verwandtschaft oder sowas. Die will diese Liebe weitergeben. Und das sage ich jetzt schon mal, wenn ihr über Mission nachdenkt, da kann man ja Strategie und was brauchten die Leute heute und alles Mögliche überlegen. Aber das ist die absolute Grundlage, von Jesus verändert zu werden und diese Sehnsucht, diese Liebe zu Jesus selber wieder neu zu haben. Und dann braucht man vielleicht manches andere gar nicht so extrem genau studieren. Das sehen wir hier auch schon an dieser Frau. Jesus begegnen verändert. Und ich habe das jetzt mal in drei Punkten heute gemacht. Drei so Aufrufe. Steh dir nicht selbst im Weg dabei. Das ist, was für Hindernisse gab es bei Simon im Leben, die ihm eigentlich gehindert dran haben, von Jesus verändert zu werden. Zweitens ist, komm zurück zu Jesus. Was gibt es da für Voraussetzungen? Und drittens, sei ganz für Jesus da, dieses veränderte Leben dieser Frau. Einfach zu überlegen, wie könnte das bei mir sein? Steh dir nicht selbst im Weg. Erstens, ein Pharisäer lädt Jesus ein. Pharisäer, wenn wir in unserer schönen evangelikalen Welt oft hören, da haben wir schon ein Bild. Das sind diese frommen Heuchler oder sonst irgend sowas. Ich möchte das heute mal verzerren, das Bild, sondern das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ein Pharisäer war jemand, der von Herzen Gott gefallen wollte, im Wesentlichen. Waren Menschen, die das Wort Gottes ernst genommen haben, die sich in ihrem Umfeld umgeschaut haben, was da abging, mit Leuten, die vielleicht auch in die Synagogen gegangen sind, aber das nicht von Herzen geglaubt haben. Und das waren Leute, die daran festhalten wollen, die ein festes Fundament hatten in ihrem Leben und das auch wollten. Und wie wir sehen, haben die auch Jesus zum Essen eingeladen. Das waren keine Unmenschen, sozusagen. Pharisäer könnte man also tatsächlich sehr gut mit unserer evangelikalen Welt in Deutschland, mit den FEGs, mit den Baptists, anderen Gemeindeformen, die es noch gibt, gut vergleichen. Ich würde sagen, so ähnlich sind die wie wir. Sie haben gelobt, das Wort stehen zu lassen. Die hätten Leserbriefe geschrieben gegen die Homo-Segnung und die hätten genau gewusst, was der Staat wieder falsch gemacht hat an Regierung, wie vielleicht einige von uns, auch ich, teilweise das auch machen sozusagen. Die wussten, was richtig und falsch ist. Die wollten sich selber abgrenzen von der Sünde. Nichts damit zu tun haben, sich da reinziehen zu lassen und in dieses gottlose Zeug und so. So waren die Leute, könnte man sagen. Man würde sie wahrscheinlich Fundamentalisten nennen, wie wir auch genannt werden in Deutschland, falls ihr das noch nicht wusstet. Wir sind alle hier, glaube ich, die meisten schätze ich Fundamentalisten. Ein festes Fundament ist wichtig, auf jeden Fall. Das weiß jeder, der ein Haus schon gebaut hat, vielleicht einige von euch oder so. Das muss man haben. Aber das Problem ist, dass es manchmal zu fest wird. Nicht nur ein festes Fundament, sondern alles fest wird. Wie in Zentralasien, aber auch in Südeuropa sieht man das sehr oft. Du fährst durch die Gegend und da sind ganz viele so Betonklötze. Keine Fenster, nichts drin, einfach mal gebaut. Nicht nur das Fundament Beton, sondern alles Beton, aber nichts dazu. Tot. Das ist so für mich so ein Bild, wie es ist richtig tot geworden, fest geworden. Und vielleicht ist manchmal mein Fundament, wo ich mir aufgebaut habe mit meinen Glaubensrichtigkeiten, mit meinen Angewohnheiten, mit meinen Frommen, so fest geworden, dass es Jesus auch gar nicht mehr verändern kann. Dass es auch so ein bisschen mich hindert daran, von Jesus verändert zu werden. Es geht darum, meine Beziehung zu Jesus, mein Wissen, meine Nachfolge, mein Einsatz, mein Christsein, mein. Und ich habe das so fest und weiß, was richtig und falsch ist, da kann niemand mehr dran rütteln. Und das kann dazu führen, wie beim Simon, dass man dann nur noch mit Jesus zu tun hat und so sein Christsein entwickelt hat und Jesus da nichts mehr dran rütteln kann und verändern kann. Steh dir nicht selbst im Weg, wenn es darum geht, Jesus neu zu begegnen. Es hat vielleicht mit diesem festen Fundament zu tun. Welche Gründe haben denn den Simon gehindert? Ganz kurz will ich die ein bisschen beleuchten, denn ich denke, das könnte auch bei mir vielleicht selber solche Gründe geben, die mich daran hindert, von Jesus verändert zu werden. Eine falsche Selbsteinschätzung. Wenn man die Geschichte so liest und das Umfeld so ein bisschen kennt, würde ich sagen, Simon hat sich selber falsch eingeschätzt. Er hat Jesus zum Essen eingeladen. Könnt ihr euch fragen, ist das positiv oder negativ zu bewerten? Positiv und negativ vielleicht auch. Beides würde ich mal sagen. Positiv ist immer gut. Wenn man jemanden zum Essen einlädt, zeigt man, man hat Interesse daran am anderen, man ist gastfreundlich und so weiter. Negativ in dem Sinn könnte man sagen, Jesus nimmt Platz. Jesus wird eingeladen und bekommt seinen Platz zugewiesen. Das war für mich so ein Bild. Jesus ist dabei, aber ich bestimme so ein bisschen, wie viel er machen darf und wo er sitzen darf und welchen Raum er haben darf in mein Leben sozusagen. Simon war jemand, der so ein bisschen sich auf eine Ebene mit Jesus, denke ich, gesehen hat zu der Zeit und überlegt, das ist so ein Lehrer, den lade ich mal ein, der kriegt seinen Platz und dann haben wir ein bisschen Meinungsaustausch und durchaus ein schönes religiöses Gespräch. Manchmal ist so ein bisschen Gemeindeprogramm auch so, ob man Gemeindefest macht oder irgendwelche Aktivitäten, man plant, man organisiert alles und ach ja, Jesus muss ja auch noch dabei sein, er kriegt dann auch noch einen Platz, da muss noch eine Andacht dabei sein, am Ende muss auch noch einer beten oder sowas. Und wir bestimmen eigentlich, wie viel Jesus in meinen religiösen Tätigkeiten tun darf. Weil ich denke so, ich plane das ja. Simon fühlt sich gesund, würde ich mal sagen, hat die richtigen Überzeugungen, Pharisäer haben sie ja ernst gemeint, war in der frommen Gesellschaft dabei und hat den richtigen Standpunkt. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Und in seiner Selbstdiagnose stand er sehr gut da, könnte man sagen. Er hat sich falsch eingeschätzt, denn er sitzt neben Jesus, ohne ihn zu begegnen. Er hat mit Jesus zu tun, ganz viel vielleicht. Vielleicht hast du auch ganz viel zu tun mit Jesus. Wirst du noch verändert? Wir sehen, der Fehler bei Simon lag daran, er hat sich mit anderen verglichen. Er sieht diese Frau und er ist entsetzt. Er sagt, so schlimm wie diese Frau bin ich noch lange nicht. Falsche Selbsteinschätzung, die er gehabt hat. Und das kann ganz schnell gehen. Kannst du mal dein eigenes Herz prüfen, dass du die Messlatte, wie gut du dastehst vor Gott, so ansetzt, dass du dich mit anderen vergleichst hier. Ich kenne euch ja gar nicht in der Gemeinde. Ich würde mich mit euch gar nicht vergleichen wollen. Ihr würdet alle viel besser dastehen als ich. Aber dass du denkst, ja, der ist aber noch schlechter. Und der kommt ja noch weniger zur Gemeinde. Und der kommt nie in den Gebetskreis. Und der hat noch nie mitgearbeitet. Da bin ich noch eigentlich ganz gut dabei. Wenn du die Messlatte bei anderen ansetzt, wirst du wahrscheinlich immer gut dastehen. Es sei denn, du betrügst dich selbst. Simon hat diesen Fehler gemacht. Und wir machen das vielleicht auch manchmal so als evangelikale Pharisäer der Neuzeit. Und deswegen die Frage, wann habe ich mein Herz das letzte Mal tatsächlich geprüft, wie es im Psalm 139 am Ende heißt, erforsche mich Gott, prüfe mein Herz, dass ich selber erkenne, wie ich es eigentlich meine, wo ich eigentlich stehe, wie ich auch vor dir dastehe. Dass ich nicht einfach so mit dir, Jesus, Freund, auf einer Ebene und dann hast du mal da den Platz und ich bestimme sozusagen den Platz Jesu, sondern dass ich mich einordne als jemand, der unbedingt diese Vergebung eben braucht, der nicht auf einer Ebene steht mit diesem Jesus. Und deswegen, weil er diese falsche Selbsteinschätzung hat, ist der zweite Gedanke, das ist ja eine logische Folge daraus, er kennt das Herz Jesu gar nicht. Er hat zwar da mitgekriegt, Jesus heilt, tut Wunder und redet da vom Reich Gottes, aber das Herz Jesu war ja, diese Verlorenen, diese Kranken, diese Armen zu retten. Er ist gekommen, das Verlorene zu suchen, das Kranke zu heilen. Und wenn du selber da denkst, da bin ich ja gar nicht, dann verstehst du das Herzensanliegen Jesu gar nicht. Dann denkst du, da ist auch so ein Religiöser, der will auch ein bisschen nett reden, auch ein bisschen fromme Sachen machen, ist ja nicht schlecht. Heutzutage auch, kann man sich gut integrieren, selbst in Schneverdingen oder sonst wo, kommt man da auch ganz gut weg. Das sehen die normalen Deutschen auch ganz gut, wenn der Gemeinde fromm einiger ist und nett moralisch und nicht so ganz verkommen oder sowas. Das ist der Gemeinde, das Schneverdingen keine Mühe macht sozusagen. Also wer sich selbst nicht richtig einschätzt, wenn du nicht weißt, dass du eigentlich selber so genau wie diese Sünderin vor Jesus dastehst, dann gehst du auch am Herzen Jesu vorbei. Weil er ist ja dafür gekommen, sein Leben zu geben. Und da denken wir an der Passionszeit dran, als Lösegeld für viele. Und dieses Gleichnis, was Jesus jetzt sozusagen den Simon direkt sagt mit diesem Herrn, der da so viel vergibt, das soll ja zeigen, Jesus will ihm deutlich machen, Gott hat so ein Herz voller Liebe, er überschüttet dich mit dieser Liebe. Das muss doch dein Herz auch verändern, das muss dich doch bewegen und berühren, wenn das passiert. Viel Liebe produzieren. Gott meint es von Herzens gut, er will den Karren meines Lebens aus dem Dreck ziehen. Aber wenn du nie weißt, dass dein Karren deines Lebens im Dreck ist, sondern dich immer auf einer gewissen Ebene einschätzt, dann wirst du diesen Jesus nicht viel lieben. Weil du denkst, ja, eigentlich muss Jesus so mit mir ganz zufrieden sein, wie ich bin. Und das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob es dir mal so gegangen ist, dass du dich von jemandem missverstanden gefühlt hast. Dass du irgendwas wolltest, hast ein gutes Anliegen gehabt. Oft geht es bei den Kindern, du willst das Beste, aber die Kinder verstehen das völlig falsch. Das tut einem oft mal leid. Und ich denke, Jesus tut es auch sehr leid. Wenn er unser Herz erreichen will, uns verändern will und er merkt, den interessiert das gar nicht. Der versteht mich überhaupt nicht, was ich will. Und wenn es auch in der Gemeinde geht und Jesus will Menschen in der Gemeinde verändern, will sie wieder überzeugen von dieser Liebe des Vaters, will das, die Liebe in ihnen auslösen und die Menschen begreifen das nicht. Doch uns reicht's, wir haben FEG, Schneverding auf dem Gebäude stehen, wir haben Gemeindebrief, wir haben eine Website und sowas. Das reicht uns. Jetzt nichts gegen euch, nur als Beispiel. Weil es sehr oft so ist, dass wir diese Form, das Fundament, die richtigen Wahrheiten da haben, aber unser Herz nicht mehr diesen Jesus hinhalten und sein Herz deswegen auch nicht verstehen. Das ist der Punkt, um den es letztlich geht. Den Namen Jesu im Munde führen, in aller Welt. Und Mission, wie gesagt, auch als weg. Wenn wir Mission nur noch so begreifen, dass wir sagen, wir haben das Richtige, wir gehen irgendwo hin und sagen denen das Richtige. Haben aber nicht diese Liebe zu Jesus und zu den Menschen, dann brauchen wir da nicht hin. Dann machen wir genau das, was die, sagen wir, säkularen Sender und Medien uns vorwerfen. Manipulation oder irgendwie so eine Arroganz oder sonst irgend sowas. Sondern ich muss selber erst wieder neu zu diesen Herzen Jesu und diese Liebe begreifen, die er mir persönlich gegeben hat. Und dann wird es nach außen weitergehen. Simons Herz war kalt geworden, er hatte diese festen Überzeugungen, ist am Herzenswunsch Jesu vorbeigegangen, hatte mit ihm am Tisch zu tun, ist aber nicht von ihm verändert worden. Dritter Gedanke, ganz kurz nur, da könnte man lang drüber reden. Simon, sage ich mal, lebt nicht in einer geistlichen Gemeinschaft. Da waren ja Leute im Raum. Vers 49 zeigt, da waren noch andere Gäste da. Sicher auch, ähnlich wie Simon, Pharisäer, moralisch hochstehende Leute, fromme Leute. Es war nicht das Problem, dass er keine anderen Leute kannte, aber es war offensichtlich, sage ich mal, einfach so, keine geistliche Gemeinschaft. Denn in einer geistlichen Gemeinschaft sind Leute da, die fragen, wie geht's denn mit deinem Herzen? Wirst du noch von Jesus verändert? Bist du kalt geworden? Und die Frage, haben wir so eine Gemeinschaft? Das heißt also, wenn ich ein Problem habe mit Gott, wenn ich vielleicht Zweifel habe, ich kann mich da auf den Stuhl setzen und kann wieder gehen. Dann sagen die Leute, der war da letzten Sonntag. Wenn aber mal dreimal einer nicht da war, wer geht dann hin zu dem? Also du kannst das entweder vorspielen, dass du sagst, ja, bei mir ist alles in Ordnung, ich war ja da, du kannst deinen Dienst weitermachen, aber innerlich gehst du kaputt und irgendwann wirst du vielleicht nicht mehr kommen. Und die Frage ist, hast du so eine enge Gemeinschaft mit Menschen, die auch mal nachfragen bei dir? Ist dein Fundament so fest geworden? Liebst du Jesus eigentlich noch? Wie schaut's eigentlich aus? Die also nicht schauen, ob du da warst auf dem Platz, sondern die dich innerlich fragen, wie geht's dir eigentlich? Solche Leute hatte Simon offensichtlich nicht. Und die Frage ist, habe ich solche Leute? Simon hat sich, denke ich, umgeben mit Leuten, die alle so waren wie er. Seine Meinung. Und das kannst du in der Gemeinde auch ganz locker machen. Kein Problem. Aber Leute, die persönlich erreichen und nachfragen, solche Leute kannst du dir suchen. Denn wenn du nur zusammensitzt und über christliche Wahrheiten dich austauschst, dann ist der Tod im Topf. Hauskreis, von dem wir früher von der Jugendzeit noch kannten, den gibt es mehr oder weniger immer noch. Bisschen andere Besetzung. Und da war eine Phase dabei, da habe ich richtig so gemerkt, wir waren in Kirgisien, wenn wir dann mal da waren, Heimataufenthalt oder danach, so als Besucher, hast du das gemerkt, es hat sich nichts verändert. Die Leute waren bestimmt alle noch gerettet, aber man hat sich ausgetauscht, man hat einen Text gelesen und jeder wusste die christlichen Wahrheiten. Und haben sich die gegenseitig gesagt, man hat schon gemerkt, dann war mal lange Pause und nix. Und danach, lasst uns noch schnell beten. Und dann gab es irgendwelche anderen Themen, Kinder, Auto, Arbeit, sonstige Sachen. Der Tod ist im Topf und da kann jemand hingehen und trotzdem an Jesus vorbeigehen und nicht verändert werden von ihm. Also steh dir nicht selbst im Weg. Simon hatte eine falsche Selbsteinschätzung, sich auf eine Ebene gesehen, hat sich mit anderen Menschen verglichen. Mach das nicht. Vergleich dich mit dem Anspruch Gottes in deinem Leben. Er hat deswegen Jesu Herz nicht gekannt und er hat keine Gemeinschaft gehabt. Das heißt, niemand, der ihm geholfen hat, da rauszukommen aus dieser Falle sozusagen, sich selbst falsch einzuschätzen. Komm zurück zu Jesus, der zweite Punkt. Das ist die Chance, die wir haben, wenn wir sind wie Simon. Wir wissen ja nicht, wie es mit Simon weitergegangen ist. Die Geschichte endet hier an der Stelle. Aber wie man zurückkommt zu Gott, wenn man merkt, ich bin eigentlich so auch so jemand, der nur noch mit Jesus zu tun hat und gar nicht mehr verändert wird von ihm, das sehen wir hier an dieser Geschichte. Der Weg zum Herzen Jesu ist offen. Und die Frau macht es uns deutlich. Es geht auch bei uns heute nicht anders, als dass wir alles ausschütten. Buchstäblich alles ausschütten vor diesen Jesus, wie das die Frau gemacht hat. Meine Schuld, mein Versagen zum einen, aber auch meine Kraft, meine Begabung, all die guten Dinge, die ich gemacht habe, wo ich vielleicht geglänzt habe in der Gemeinde und in meiner christlichen Karriere bisher, dass ich die vor Jesus ausschütte und vielleicht auch wie die Frau weine und Jesus die sozusagen die trocknen dann mit den Haaren die Tränen trocknet. Es war ja eine absolute Demütigung für eine Frau, die Haare aufzulassen und in so einer Gesellschaft da reinzukommen. Tiefer geht's nicht mehr. Das heißt also, alle haben gewusst, die Frau, die kann sich selber nicht mehr helfen. Da ist nichts mehr da, wo man sagt, das ist echt super. Und wir wollen eigentlich gar nicht zu diesem Punkt. Allein deine Gnade genügt, singen wir zwar ganz gerne, aber wir wollen so ein bisschen auch noch schon ganz gut dastehen, dass wir nicht ganz so viel Gnade brauchen. Denn wer will schon ganz wirklich aus der Gnade leben und nichts selber dazu bringen können? Oder? Vielleicht seid ihr anders als ich weiß es nicht. Ich habe das ganz gern, dass ich auch ein bisschen was machen kann. Die Leute sagen, das hast du aber nett gemacht und gut gemacht und du warst ja immer so freundlich und so. Haben wir alle gern. Und wir vergessen dabei, dass wir ganz aus dieser Gnade leben und der Tod bei uns auch manchmal im Topf ist. Die Frau beschönigt nichts. Es ist für die Leute völlig klar, es ist eine stadtbekannte Sünderin, für Jesus völlig klar, ich habe nichts zu verlieren. Ich komme jetzt zu dem Jesus und schmeiß mich hin. Alles von dir, Jesus, brauche ich. Und wir? Bist du auch jemand, der sich sehr gern rechtfertigt, wenn er mal kritisiert wird mit irgendwas? Ja, da hast du immer einen Grund, warum du es so gemacht hast, warum du den Fehler gemacht hast und warum du so wieder... Du versuchst, dich irgendwo rauszureden. Ihr seid alle nicht wie ich weiß, aber ich versuche das manchmal. Dass sie dann sagen, nee, das so kannst du das nicht sehen. Das war nicht mein Fehler. Ich habe auch schon ein bisschen Gutes dabei. Mindestens eine gute Absicht gehabt, vielleicht noch am Ende. Komm zurück zu Jesus heißt, alles ausschütten, allein deine Gnade genügt. Die Liebe dann auch voll akzeptieren. Und da müssen wir wegkommen von unserem schönen, frommen, christlichen, mittelmäßigen Dasein, dass wir so ein bisschen moralisch 60-70% gut leben und dann auch ein bisschen Jesus noch dazu töpfern und dann denken, das ist total attraktiv für die Leute in Deutschland. Das braucht kein Mensch in Deutschland. Wir müssen zurück zu Jesus komplett, wie diese Frau. Und ich bin überzeugt, dass er, wie gesagt, haben wir vorhin, die Grundlage ist, wenn wir solche veränderte Menschen werden von Jesus, werden auch Menschen das merken und werden merken, sie müssen auch nicht hinter ihren Masken bleiben, sondern können auch alles ausschütten bei diesem Jesus. Wir dürfen nicht den Eindruck bei Leuten machen, dass wir doch ein bisschen besser stehen als sie. Und wenn sie auch so ähnlich werden wie wir, dann können sie auch die Stühle besetzen und dann können sie auch mitmachen in unserem christlichen Club. Dann züchten wir noch weiter solche Sachen, die eigentlich komplett an dieser Gnade und an diesem Liebesangebot Jesu vorbeigehen. Das ist nicht Mission, sondern das ist unser eigenes Konzept von Religion. Das haben die Pharisäer so ein bisschen ähnlich gemacht. Und Jesus sagt uns, komm weg davon. Jesus sagt diesen Simon, wie Gerechte Gott begegnen. Waschen nicht die Füße, salben das Haupt nicht mit Öl, machen gar nichts, weisen ihm einen Platz zu, sind aber im Prinzip mit dem, was sie machen, zufrieden. Und wenn man so lebt, dann geht man am Herzenswunsch Jesu vorbei, kommt nicht zu Jesus zurück. Dann sagt man zwar die böse Welt draußen, was die alles falsch machen, aber denkt eben, ich bin besser. Und vergisst dabei, dass Jesus diese böse Welt gerettet hat und dass ich da mittendrin bin und vielleicht noch schlechter bin eigentlich als die, die draußen stehen. Und deswegen, manchmal gibt es so Predigten auch von bestimmten Leuten, die das alles anklagen, was falsch ist. Was die Kirche falsch macht, was die Politik falsch macht, was überhaupt in unserer Gesellschaft falsch ist. Es ist sehr leicht, da könnt ihr euch in 2 Stunden predigen darüber. Es ist aber weniger leicht, diese Menschen zu lieben und für sie zu beten und zu sehen, wie sie gerettet werden können. Diesen Armen und Kranken zu helfen, das machen wenige. Deswegen müssen wir uns davor hüten, nur über die Leute zu reden und über die Zustände, sondern überlegen, wie kann ich mit meinem Leben anfangen und wie kann das dann eine Auswirkung auch auf andere haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass Simon und diese Leute oft vielleicht an dieser Frau vorbeigegangen sind, die als Prostituierte da auf der Straße saß und so ausgespuckt haben vielleicht vor der, aber dann so heimlich doch ein bisschen hingeschaut haben. Oh, so schlecht schaut die gar nicht aus und Gedanken gespielt. Aber das sind wir ja nicht, moralisch hochstehend. Darf ja auch keiner wissen. Wie lange bin ich gläubig? Das ist die Frage. Und bin ich auch so ein harter Gerechter geworden? Oder bin ich jemand, der immer wieder auch völlig am Boden ist, zurückkommt zu diesem Jesus und sagt, ich brauche deine Gnade ganz, brauche deine Liebe ganz. Ich bin nicht besser als all die anderen. Der Tod meiner Liebe zu Jesus ist dann, wenn ich nachdenke und keine Schuld mehr finde an mir. Wenn ich will, und kannst du mal überlegen, kannst du mal heute Abend überlegen, dass du mal nachdenkst, wo bin ich denn schuldig vor Jesus und was sind die Punkte, die mich trennen von ihm? Und dann plötzlich fällt dir nichts ein. Dann ist Alarmstufe rot. Dann such dir irgendjemand in der Gemeinde, wo du Vertrauen hast, und vielleicht fällt dem was ein. Und bet mal drum. Erforsche mich, Gott. Prüfe mein Herz, dass ich es erkenne, wie ich meine. Das ist ganz, ganz ehrlich. Und da all die Vollzeitler, die in der Gemeinde mitarbeiten, sind in der höchsten Gefahr da, weil die ja was machen. Weil man da, der Satan sagt, du machst doch was, ist doch gut. Das ist das Problem manchmal. Erweckung fängt mit Zerbruch an und das fängt bei mir an. Und es fängt damit an, dass ich mir wieder schuldbewusst werde, wie diese Frau zu den Füßen Jesus sitze, ihm alles hinschütte, sage, ich hab nichts, gib mir alles. Leben aus der Quelle, habt ihr vorhin als Vorspiel gemacht. Leben nur aus dir. Wenn ich das auch wirklich nicht singe, sondern auch bete. Und Jesus wartet schon lange, das wollte ich einfach nur sagen. Und der letzte Punkt, der ist eigentlich, den muss man nicht viel drüber reden, der wird sich daraus ergeben. Wenn du das erlebst, dass du dich ganz von Jesus wieder füllen lässt, dann musst du dich niemand zur Mission prügeln und zum Straßeneinsatz prügeln und sonst was, sondern dann wirst du ein verändertes Leben haben und ganz für diesen Jesus da sein. Jesus zieht auch Rückschlüsse. Er hat auch eine Checkliste bei den Leuten, die er hat. So wie wir vielleicht vorhin diese Checkliste aufgemacht haben, sagt Jesus, was ist denn an Veränderung da? Wenn das bei dir da ist, dann kann ich dir sagen, ob du mich liebst, ob du eine Beziehung mit mir hast. Und wenn das nicht da ist, dann hast du wahrscheinlich keine Beziehung zu mir. Diese Frau hat Freude und spontane Liebe. Die gibt ihren Jahreslohn, ihre Alabasterflasche, die schüttet das alles aus, die denkt nicht drüber nach, was hätte ich damit machen können, hätte ich dann vielleicht noch 10% sparen können, hätte ich mal irgendwie noch eine bessere Lasagne kaufen können oder sonst irgendwas, sondern in dem Moment ist ihr Jesus über alles und sie gibt in dem Moment diesen Jesus alles. Freude und spontane Liebe für diesen Jesus sind so Kennzeichen von Menschen, die neu von Jesus verändert wurden, die Liebe Jesu gespürt haben. Unerschrockenheit und Dienst, Hingabe, keine Angst mehr zu haben vor Menschenmeinungen. Das ist euer Leben im Alltag. Die einen arbeiten vielleicht noch, die anderen sind Rentner. Man hat Treffen, es gibt Nachbarn, Freundestreffen. Da bist du jemand, der von Jesus verändert wurde, für diese anderen. Oft überlegt man, wen könnte man dann missionieren hier in Schneverding und wie kommt man denn an die Leute? Muss man in die Fußgängerzone oder vors Kaufhaus gehen oder sowas? Dein Alltagszeugnis, das spricht für ganz viele Leute. Wenn du von Jesus verändert wirst, wirst du merken, dass Leute in deinem Umfeld plötzlich nachfragen, was denn mit dir passiert? Wie lebst du denn? Wie bist du denn drauf vielleicht bei den Jungen? Und dann fängt das an, dass Leute entdecken, dass wir echt sind und dass wir nicht nur ein Produkt haben, das wir vermarkten und besser oder schlechter vermarkten für andere. Sich der Vergangenheit zu stellen, meiner Schuld bewusst zu sein, und dann auch barmherzig zu sein mit den Fehlern anderen. Das ist mir auch ganz wichtig. Ja, es gibt viel ganz, ich könnte über vieles schimpfen, was ich in der Kirche sehe oder sonst irgend sowas. Aber wenn ich dann den Menschen sehe, auch den Einzelnen, der vielleicht kompletten Müll erzählt, auch als Theologe, barmherzig zu sein, da muss man sich sehr, sehr stark prüfen, dass man dann nicht so ein harter Scharfrichter wird, sondern auch mit diesen Menschen barmherzig ist und Liebe übt. Sei ganz für Jesus da. Das wünsche ich euch. Und deswegen zum Schluss einfach nur diese Zusammenfassung nochmal, wenn es noch geht. Irgendwie. Ah ja. Steh dir nicht selbst im Weg. Würde ich euch wirklich wünschen, wir haben ja bald Ostern, wir nennen das Passionszeit, sich zu prüfen, zurückzukommen zu Jesus und ganz für ihn da zu sein. Ich habe mal hier nochmal aufgeschrieben, dann kann die Passionszeit dazu führen, dass du eine neue Passion für Jesus entdeckst. Im Weg haben wir manchmal so die Konferenzen, da gibt es auch große Mottos, immer so Passion for Jesus, sehr Passion für Jesus. Wir denken Passion immer so an Leiden, aber es ist auch eine Leidenschaft, etwas, was du richtig, wo dein Herz dafür brennt. Das ist es, glaube ich, wo ich selber wieder brauche und wo Menschen in Schneverdingen genauso brauchen wie weltweit, ob sie Moslems sind oder andere. Und wenn du merkst, dass so eine Begegnung dran ist, dann mach das doch fest. Muss man nicht bis Ostern warten. Kann man heute machen. Persönlich alleine ganz gut, überhaupt kein Problem. Oder mit jemand zusammen beten und einfach alles ausschütten nochmal vor Jesus und sagen, ja, ich möchte neu, Jesus, von dir verändert werden. Ich will nicht einfach nur immer so christlich fromm schön mein Leben da vor mich hin dämmern lassen. Und deswegen wollen wir als Gebetslied zum Schluss noch singen, das ist die Folie, dann kommt das Lied von euch selber. Einfach das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr, dich lieben, Herr, und dir dienen, Herr. Das wünsche ich mir selber und euch ganz genauso. Amen.